Achtes Kapitel: Der Junge mit der Hupe taucht auf. In der Trautenstraße, Ecke Kaiserallee, verließ der Mann im steifen Hut die Straßenbahn. Emil saß, nahm Koffer und Blumenstrauß, sagte zu dem Herrn, der die Zeitung las: »Haben Sie nochmals verbindlichen Dank, mein Herr«, und kletterte vom Wagen. Der Dieb ging am Vorderwagen vorbei, überquerte die Gleise und steuerte nach der anderen Seite der Straße. Dann fuhr die Bahn weiter, gab den Blick frei, und Emil bemerkte, dass der Mann zunächst unschlüssig stehen blieb und dann die Stufen zu einer Kaffeeterrasse hinaufschritt. Jetzt hieß es wieder einmal vorsichtig sein, wie ein Detektiv, der Flöhe fängt. Emil orientierte sich flink, entdeckte an der Ecke einen Zeitungskiosk und lief, so rasch er konnte, dahinter. Das Versteck war ausgezeichnet. Es lag zwischen dem Kiosk und einer Litfaßsäule. Der Junge stellte sein Gepäck hin, nahm die Mütze ab und witterte. Der Mann hatte sich auf die Terrasse gesetzt, dicht ans Geländer, rauchte eine Zigarette und schien seelenvergnügt. Emil fand es abscheulich, dass ein Dieb überhaupt vergnügt sein kann und dass der Bestohlene betrübt sein muss, und wusste sich keinen Rat. Was hatte es denn im Grunde für einen Sinn, dass er sich hinter einem Zeitungskiosk verbarg, als wäre er selber der Dieb und nicht der andere? Was hatte es für Zweck, dass er wusste, der Mann säße im Café Josti an der Kaiserallee, tränke helles Bier und rauchte Zigaretten? Wenn der Kerl jetzt aufstand, konnte die Rennerei weitergehen. Blieb er aber, dann konnte Emil hinter dem Kiosk stehen, bis er einen langen grauen Bart kriegte. Es fehlte wirklich nur noch, dass ein Schupomann angerückt kam und sagte: »Mein Sohn, du machst dich verdächtig. Los, folge mir mal unauffällig, sonst muss ich dir leider Handschellen anlegen.« Plötzlich hupte es dicht hinter Emil. Er sprang erschrocken zur Seite, fuhr herum und sah einen Jungen stehen, der ihn auslachte. »Na Mensch, fall nur nicht gleich vom Stühlchen«, sagte der Junge. »Wer hat denn eben hinter mir gehupt?«, fragte Emil. »Na Mensch, ich natürlich. Du bist wohl nicht aus Wilmersdorf, wie? Sonst wüsstest du längst, dass ich eine Hupe in der Hosentasche habe. Ich bin ja nämlich bekannt wie eine Missgeburt. Ich bin aus Neustadt und komme gerade vom Bahnhof.« »So, aus Neustadt. Deswegen hast du so einen doofen Anzug an. Nimm das zurück, sonst klebe ich dir eine, dass du scheintot hinfällst.« »Na Mensch«, sagte der andere gutmütig, »bist du böse? Das Wetter ist mir zum Boxen zu vornehm. Aber von mir aus, bitte.« »Verschieben wir es auf später«, erklärte Emil. »Ich habe jetzt keine Zeit für sowas.« Und er blickte nach dem Café hinüber, ob Grundeis noch dort säße. »Ich dachte sogar, du hättest viel Zeit. Stellt sich mit Koffer und Blumenkohl hinter die Zeitungsbude und spielt mit sich selber Verstecken. Da muss man doch glatt 10 bis 20 Meter Zeit übrig haben.« »Nein«, sagte Emil, »ich beobachte einen Dieb.« »Was? Ich verstehe fortwährend Dieb«, meinte der andere Junge. »Wen hat er denn beklaut?« »Mich«, sagte Emil und war direkt stolz darauf. »In der Eisenbahn, während ich schlief, 140 Mark, die sollte ich meiner Großmutter hier in Berlin geben. Dann ist er in ein anderes Abteil geturnt und am Bahnhof Zoo ausgestiegen. Ich natürlich hinterher, kannst du dir denken. Dann auf die Straßenbahn und jetzt sitzt er da drüben im Café mit seinem steifen Hut und ist guter Laune.« »Na Mensch, das ist ja großartig«, rief der Junge. »Das ist ja wie im Kino. Und was willst du nun anstellen?« »Keine Ahnung. Immer hinterher. Weiter weiß ich vorderhand nichts.« »Sag's doch dem Schupo dort. Der nimmt den Hopp.« »Ich mag nicht. Ich habe bei uns in Neustadt was ausgefressen. Da sind sie nun vielleicht scharf auf mich. Und wenn ich...« »Verstehe, Mensch. Und am Bahnhof Friedrichstraße wartet meine Großmutter.« Der Junge mit der Hupe dachte ein Weilchen nach. Dann sagte er: »Also, ich finde die Sache mit dem Dieb knorke. Ganz große Klasse. Ehrenwort. Und Mensch, wenn du nichts dagegen hast, helfe ich dir.« »Da wäre ich dir kolossal dankbar.« »Quatsch nicht, Krause. Das ist doch klar, dass ich hier mitmache. Ich heiße Gustav und ich Emil.« Sie gaben sich die Hand und gefielen einander ausgezeichnet. »Nun aber los«, sagte Gustav. »Wenn wir hier nichts weitermachen als rumstehen, geht uns der Schuft durch die Lappen. Hast du noch etwas Geld?« »Keinen Sechser.« Gustav hupte leise, um sein Denken anzuregen. Es half nichts. »Wie wäre denn das«, fragte Emil, »wenn du noch ein paar Freunde herholtest?« »Mensch, die Idee ist hervorragend«, rief Gustav begeistert. »Das mache ich. Ich brauche bloß mal durch die Höfe zu sausen und zu hupen, gleich ist der Laden voll.« »Tu das mal«, riet Emil, »aber komm bald wieder.« Sonst läuft der Kerl da drüben weg. Und da muss ich selbstverständlich hinterher. Und wenn du wiederkommst, bin ich über alle Berge. Klar, Mensch, ich mach schnell. Verlass dich drauf. Übrigens ist der Mausehaken im Café Josti drüben. Eier im Glas und solche Sachen. Der bleibt noch eine Weile. Also Wiedersehen, Emil. Mensch, ich freue mich. Noch halb dämlich. Das wird eine tolle Kiste. Und damit fegte er fort. Emil fühlte sich wunderbar erleichtert. Denn Pech bleibt nun zwar auf alle Fälle Pech, aber ein paar Kameraden zu haben, die freiwillig mit von der Partie sind, das ist kein kleiner Trost. Er behielt den Dieb scharf im Auge, der sich's wahrscheinlich noch dazu von Mutters Ersparten gut schmecken ließ und hatte nur eine Angst, dass der Lump dort aufstehen und fortlaufen könne. Dann waren Gustav und die Hupe und alles umsonst. Aber Herr Grundeis tat ihm den Gefallen und blieb. Wenn er freilich von der Verschwörung etwas geahnt hätte, die sich über ihm wie ein Sack zusammenzog, dann hätte er sich mindestens ein Flugzeug bestellt. Denn nun wurde die Sache langsam brenzlig. 10 Minuten später hörte Emil die Hupe wieder. Er drehte sich um und sah, wie mindestens 2 Dutzend Jungen, Gustav allen voran, die Trautenstraße heraufmarschiert kamen. »Das ganze Halt! Na, was sagst du nun?« fragte Gustav und strahlte übers ganze Gesicht. »Ich bin gerührt«, sagte Emil und stieß Gustav vor Wonne in die Seite. »Also, meine Herrschaften, das hier ist Emil aus Neustadt. Das andere habe ich euch schon erzählt. Dort drüben sitzt der Schweinehund, der ihm das Geld geklaut hat. Der rechts an der Kante mit der schwarzen Melone auf dem Dach. Wenn wir den Bruder entwischen lassen, nehmen wir uns alle von morgen ab nur noch Moritz. Verstanden?« »Aber Gustav, den kriegen wir doch«, sagte ein Junge mit einer Hornbrille. »Das ist der Professor«, erläuterte Gustav, und Emil gab ihm die Hand. Dann wurde ihm der Reihe nach die ganze Bande vorgestellt. »So«, sagte der Professor, »nun wollen wir mal auf den Akzelerator treten. Los, erstens Geld her!« Jeder gab, was er besaß. Die Münzen fielen in Emils Mütze, sogar ein Markstück war dabei. Es stammte von einem sehr kleinen Jungen, der Dienstag hieß. Er sprang vor Freude von einem Bein aufs andere und durfte das Geld zählen. »Unser Kapital beträgt«, berichtete er den gespannten Zuhörern, 5 Mark und 70 Pfennige. »Das Beste wird sein, wir verteilen das Geld an 3 Leute, für den Fall, dass wir uns mal trennen müssen.« »Sehr gut«, sagte der Professor. Er und Emil kriegten je 2 Mark, Gustav bekam 1 Mark und 70. »Hab vielen Dank«, sagte Emil. »Wenn wir ihn haben, gebe ich euch das Geld wieder.« »Was machen wir nun?« »Am liebsten würde ich erstmal meinen Koffer und die Blumen irgendwo unterbringen.« »Denn wenn die Rennerei losgeht, ist mir das Zeug mächtig im Wege.« »Mensch, gib den Kram her«, meinte Gustav. »Den bringe ich gleich rüber ins Café Josti. Gib ihm ein Buffet ab und beschnuppere bei der Gelegenheit mal den Herrn Dieb.« »Aber mach es geschickt«, riet der Professor. »Der Herr Lunke braucht nicht zu merken, dass ihm Detektive auf der Spur sind, denn das würde die Verfolgung erschweren.« »Hältst du mich für dusselig?«, knurrte Gustav und schob ab. »Ein feines Fotografiergesicht hat der Herr«, sagte er, als er zurückkam. »Und die Sachen sind gut aufgehoben. Die können wir holen, wenn's uns passt.« »Jetzt wäre es gut«, schlug Emil vor, »wenn wir einen Kriegsrat abhielten. Aber nicht hier. Das fällt zu sehr auf.« »Wir gehen nach dem Nikolsburger Platz«, rief der Professor. »2 von uns bleiben hier im Zeitungskiosk und passen auf, dass der Kerl nicht durchbrennt. 5 oder 6 stellen wir als Staffetten auf, die sofort die Nachricht durchgeben, wenn's soweit ist. Dann kommen wir im Dauerlauf zurück.« »Lass mich nur machen, Mensch«, rief Gustav und begann, den Nachrichtendienst zu organisieren. »Ich bleibe mit hier bei den Vorposten«, sagte er zu Emil. »Mach dir keine Sorgen, wir lassen ihn nicht fort und beeilt euch ein bisschen. Es ist schon ein paar Minuten nach 7. So, und nun haut gefälligst ab.« Er stellte die Staffetten auf und die anderen zogen mit Emil und dem Professor an der Spitze zum Nikolsburger Platz.